Abschnitt 19 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3 im Malstrom. 11. Kapitel. Er wachte auf. Ja, wirklich? Er hörte deutlich eine Melodie. Tiefe, mystische Bassmelodie. Und wie ein fernes Echo, ein Ton und wieder ein Ton. Vereinzelt, winselnd im Diskant. Seine ganze Seele warf sich in diese heilige Melodie und saugte sich an ihr fest und wand sich an ihr empor, kroch zusammen und weitete sich mit neuer Kraft. Es tat so unendlich wohl. Es war ihm, als hätte sich alles Schwere, alles Dumpfe und Furchtbare in seiner Seele aufgelöst, langsam aufgelöst und würde nun zu dem Wesen, zu der irren weichen Sehnsucht dieser Töne. Nie hatte er eine so weiche, selige Sehnsucht empfunden. Es war wohl Nacht. Er wagte nicht, die Augen aufzumachen. Es war so unendlich gut, diese Sehnsucht zu fühlen. Es war Nacht und er hatte eine selige, freudige Sehnsucht nach dem morgigen Tag, dem heißen, kurzen, farbenbrünstigen Herbsttage. Es regnete wohl auch draußen. Aber morgen, morgen kommt die Sonne und wird den Regen aufatmen und an den Blättern weiterfressen. Oh, dies herrlich kranke, pure Gelb. War er wach? War er es wirklich? Noch immer hörte er die Melodie, immer weicher, immer trauriger, und er lag da, aufgelöst in dieser Sehnsucht, aufgelöst in diesem Schmerze, der eigentlich kein Schmerz war, nein, ein Zurückfluten, eine weichende Erinnerung, ein irres Sehnen nach fremden, weiten Ländern, nach einer großen, orgiastischen Natur, in der jede Blume zu einem Riesenbaum auswächst, jeder Berg sich in den Wolken verbirgt und jeder Fluss uferlos schäumt und rast. Da fing sein Herz heftig zu schlagen an. Er fasste es mit beiden Händen fest. Ja, hier, hier zwischen der fünften und sechsten Rippe fühlte er den Herzschock. Er fühlte die Herzspitze zuerst gegen die flache Hand schlagen. Dann gegen zwei Finger. Er drückte zuletzt seinen Zeigefinger gegen die Stelle fest. Wie das arbeitet! Ob Grodzki wohl zuerst sein Herz auf diese Weise betastet hatte? Er setzte sich im Bett zurecht und stützte seinen Kopf in beide Hände. Grodzki hatte sich erschossen. Das war, was er ganz sicher wusste. Er hatte sich erschossen, weil er sterben wollte. Er starb mit Willen, er starb am Ekel. Er wollte nicht mehr den jungen Tag sehen und das kranke Purpurgelb. Aber wozu denn sollte er darüber nachdenken? Sollte er diese selige Harmonie in seiner Seele wieder zerstören? Aber was sagte der fremde Mann? Falk, Falk, Sie kennen nicht diese Harmonie. Das geht über alle Ruhe, über alles Heilige, über alles Seligkeit hinaus. Aber der Mann war ja verrückt. Falk erschauerte. Deutlich sah er die irren Augen des Fremden. Er wühlte krampfhaft mit den Fingern in der Decke. Die Angst packte ihn von Neuem, aber im nächsten Moment wurde er ruhig. Es war kein Zweifel, dass er nun endlich zum Bewusstsein gekommen war. Er war also im Lehnstuhl ohnmächtig geworden, als der Fremde sich von seinem Zimmer wegstahl. Nun war er im Bett, also musste er ins Bett getragen worden sein. Ja, und der Knopf, der goldene, blinkende Knopf, lag wirklich auf dem Schreibtisch. Er war also wach und bei vollem Bewusstsein. Er fühlte eine ganz unmittelbare, tierische Freude. Dann fiel er wieder in die Kissen zurück und lag lange Zeit wie in Ohnmacht. Als er wieder zu denken begann, war er aus dem Bett gestiegen und fing an, sich anzukleiden. Aber er war doch sehr schwach. Halb angekleidet legte er sich wieder aufs Bett und starrte gedankenlos auf die Decke. Lächerlich, wie schludrig die Decke bemalt war. Der Haken für die Hängelampe sollte eigentlich in der Mitte sein. Nun gut. Die Decke ist ein Parallelogramm. Nun ziehe ich die Diagonalen. Er wurde ganz wütend. Lächerlich. Das war durchaus nicht der Schnittpunkt. Das ganze Zimmer war ihm widerwärtig. Er war eingesperrt in diesem engen Raum, in seiner dumpfen Qual, und draußen war die Welt so weit. Wieder empfand er die heiße Sehnsucht, nur weit weg, auf den stillen Ozean. Ja, den stillen Ozean, das war die Erlösung. Das war die Erlösung zur ewigen Ruhe, zur ewigen Harmonie, ohne Qual, ohne Freude, ohne Leidenschaften. Wie zitterte damals sein junges Herz. Seine Glieder wurden so schwach von der beständigen Angst. Rings um die Kirche, auf dem Rasen sah er Menschen, viele Menschen, die auf den Knien lagen und Gott um Gnade anflehten. Er sah sie an, sein Herz schlug immer heftiger. Seine Unruhe wuchs, die Sünde brannte auf seinem Herzen wie ein Feuermal. Nun sollte er beichten, einem fremden Menschen die schändliche Scheußlichkeit erzählen. Und in seiner verzweifelten Seelenangst nahm er das Gebetbuch und las 5, 6 Mal mit zitternder Inbrunst die Litanei an den Heiligen Geist. Und ein Friede kehrte in sein Herz ein, ein heiliges, verklärtes Verzücken. Seine Seele wurde rein und weit wie der heiße Mittag um ihn her. Nun musste er hinein in die Kirche. Da packte ihn die Angst. Hat man nicht um die Mittagszeit einen schwarzen Reiter auf einem schwarzen Hengst sich in der Kirche tummeln sehen? Er schlich vorsichtig an die Sakristeitür. Er horchte. Dann öffnete er langsam die schwere Tür und taumelte im tierischen Schreck zurück. Vor ihm stand der Fremde. Sie haben seine Seele zerstört, sagte er feierlich. Ich träume, schrie Falk, wachte auf und sprang aus dem Bett. Isa fuhr auf. Ich bin es, Erik, ich bin es, kennst du mich nicht? Falk starrte sie eine Weile an, dann atmete er tief auf. Gott sei Dank, dass du es bist. Sag, Erik, was fehlt dir? Fühlst du dich sehr krank? Ist dir besser? Ich hatte so entsetzlich Angst um dich. Falk nahm sich mit aller Kraft zusammen. Zum Donnerwetter, sollte er nicht das bisschen Krankheit überwinden? Sollte er nicht endlich einmal seine kleinen, lächerlichen Schmerzen vergessen können? Fuhr es ihm durch den Kopf. Ich bin gar nicht mehr krank, sagte er fast munter. Ich hatte nur ein wenig Fieber. Das blieb von damals. In der Heimat habe ich mir das Fieber geholt. Nichts weiter. Sein Kopf wurde plötzlich ungewöhnlich klar. Du bist krank, Erik, du bist es, dein Körper glüht. Leg dich, ich bitte, leg dich. Heute Morgen lagst du auf dem Boden, der Arzt sagte, du sollst ein paar Tage liegen. Er wurde ein wenig ungeduldig. Aber so lass mich doch, ich war schon seit langem nicht mehr so klar und so leicht wie gerade jetzt. Die Ärzte sind Idioten, was wissen sie von mir, von mir? Er zog sie an sich. Sein Herz wurde plötzlich überfüllt von einer überströmenden Herzlichkeit und Liebe zu ihr. Wir werden einen wunderbaren Abend heute haben. Du bringst Wein, dann setzen wir uns hin und werden uns die ganze Nacht erzählen. Erinnerst du dich ganz wie damals in San Remo auf unserer Hochzeitsfahrt? Sie sah ihn an. Ich habe niemals einen Menschen gesehen, der so stark wäre wie du. Das ist sonderbar, wie stark du bist. Ich lag also auf dem Boden. Du kannst dir nicht denken, was das für ein Aufruhr im Hause war. Nun, geh nur jetzt, nachher wirst du mir alles erzählen. Aber war nicht ein fremder Mensch hier? Fragte Isa. Ein Fremder? Nein. Dann habe ich wohl geträumt. Sicher. Sie ging. Falk kleidete sich an. Natürlich hast du geträumt, teure Isa. Du hast überhaupt sonderbare Träume. Er lächelte zufrieden. Er überlegte, ob er Frack und weiße Krawatte nehmen sollte. Es war doch das große Fest des Friedens, das Fest der Ruhe, der ewigen Harmonie. Er war im Zustande eines triumphierenden Entzückens. Jetzt endlich habe ich mich gefunden, mich selbst, mich, Gott. War er noch krank? Seine Gedanken waren erhitzt, die innere Aufregung schäumte zitternd empor. War es vielleicht nur ein Augenblick einer physischen Reaktion nach all dieser Qual und Angst? Was ging ihn das an? Er hatte jetzt alles vergessen, sein Körper reckte sich in dem Gefühl einer lange nicht gekannten Seligkeit und Energie. Ach, Isa, bist du schon hier? Du machst da seltsame Turnübungen. Ich vertreibe die Krankheit, aber etwas zu essen. Ja, komm nur ins Speisezimmer. Er aß, aber ohne besonderen Appetit. Ich bin wie neugeboren, Isa, ganz wie neugeboren, so verjüngt. Ich habe viel gelitten. Nein, nein, versteh mich doch recht. Ich habe kein persönliches Leiden gehabt. Nur der ganze Jammer da draußen lastete auf mir und machte mich so elend. Sie sah ihn jubelnd an. Sonderbar, sonderbar. Der Arzt sagte doch, du werdest mindestens 3 Tage liegen. Und ich habe lange schon nicht diesen Ausdruck von Kraft und Energie in deinem Gesichte gesehen. Du bist anders wie alle Menschen. Ja, ja, das ist die neue Kraft. Trink, trink mit mir. Ich war so wenig mit dir zusammen. Trink das ganze Glas aus. Sie tranken aus und Falk füllte die Gläser von neuem. Er setzte sich neben sie hin, nahm ihre beiden Hände und küsste sie. Wir sprachen schon lange nicht zusammen, sagte er. Jetzt ist alles gut, nicht wahr? Fragte sie zärtlich. Es wird gut werden, wir reisen von hier weg. Was denkst du über Island? Ist das dein Ernst? Du machst so viele neue Pläne. Diesmal ist es mein Ernst, weil es eben kein Plan ist. Es fiel mir ein heute, gestern, ich weiß eigentlich nicht wann, aber ich muss von hier weg. Isa strahlte. Sie wollte es ihm nicht sagen, aber sie fand es unausstehlich in dieser langweiligen Stadt. Denk, so ein kleines Fischerhaus am Meer, nicht wahr? Wundervoll. Und die Herbstnächte, wenn die Wellen diese furchtbare Ewigkeitsmusik am Strand spielen. Aber du wirst dich nicht langweilen. Habe ich mich jemals mit dir gelangweilt? Ich brauche keinen Menschen. Nichts, gar nichts brauche ich, wenn ich dich nur habe. Aber ich werde oft weg sein von dir. Sehr oft. Ich werde mit den Fischern auf ganze Nächte hinausfahren. Ich werde in die Berge gehen. Und wenn wir zusammen sind, werden wir im Gras liegen und den Himmel anstarren. Aber trink, trink doch. Oh, du kannst nicht mehr so trinken wie früher. Sieh doch. Sie trank das Glas leer. Und in dieser Zweisamkeit, du und ich, du ein Stück von mir und wir beide eine Offenbarung der immanenten Substanz in uns. Er stand auf. Isa, wir werden den Gott suchen, den wir verloren haben. Sie war wie hypnotisiert. Den Gott, den wir verloren, wiederholte sie halb unbewusst. Du glaubst nicht an Gott, fragte er plötzlich. Nein, sagte sie nachdenklich. Du glaubst nicht, dass man ihn finden kann? Nein, wenn man ihn nicht in sich hat. Aber das meine ich eben, Gott finden, das heißt Gott fühlen, ihn in jeder Pore seiner Seele fühlen, die unmittelbare Gewissheit haben, dass er da ist, die wilde, übernatürliche Macht besitzen, die das Gottesgefühl gibt. Willst du einen anderen Gott suchen, einen Gott außerhalb? Wozu willst du diesen Gott? Ich will ihn nicht, ich brauche ihn nicht. Ich habe die unmittelbare Gewissheit des Gottgefühls. Ich fühle ihn, solange du da bist. Ich brauche nichts Höheres. Und ich will ein solches Gefühl auch nicht bei dir dulden. Ich gehe da nicht mit. Er sah sie lang an. Wie du jetzt schön wurdest. Als wäre ein Licht plötzlich in dir aufgeblüht. Mit einem Mal verlor er das Gleichgewicht und kam in eine seltsame Begeisterung. Ja, ja, ich meine den Gott, der du und ich ist. Ich meine das heilige große Mein Du. Weißt du, was mein Du, mein dunkles Du ist? Das ist Jahwe, das ist Ohm, das ist Tabu. Mein Du, das ist die Seele, die sich niemals im Gehirn prostituiert hat. Mein Du, das ist die Festtagsseele, die selten über mich kommt. Einmal vielleicht, wie der Heilige Geist nur einmal über die Apostel kam. Mein Du, das ist meine Liebe und mein Verhängnis und mein Verbrecherwille. Und meinen Gott finden, das heißt, dies Du erforschen, seine Wege kennenlernen, seine Absichten verstehen, um nicht mehr das Kleine, das Niedrige, das Ekelhafte zu tun. Isa wurde hingerissen. Sie fassten sich heftig an den Händen. Und du willst mich lehren, es in mir zu finden und zu erforschen? Ja, ja. Er sah sie an, als hätte er sie nie vorher gesehen. Und du wirst in mir sein? Ja, ja. Ich bin dein, deine Sache und dein Du, bin ich es? Ja, ja. Er fing an, zerstreut zu werden. Wir sind arm, Isa, sagte er nach einer Weile. Ich habe das ganze Vermögen verloren. Wirf auch den Rest weg, schrie sie ihm lachend zu und warf sich ihm an die Brust. Angst stieg plötzlich in ihm auf. Du, wenn es morgen vorüber ist, ich habe ein solches Misstrauen zu mir. Dann werde ich dich mitziehen. Aber es ist vielleicht nicht nur eine Übermüdung, eine überreizte Stimmung, die uns in diese Ekstase peitscht. Er fuhr auf. Ich lüge, sagte er plötzlich heiser. Ich habe zu viel gelogen. Jetzt, er brach ab. Der Gedanke, ihr jetzt alles zu sagen, alles haarklein zu erzählen, fuhr ihm durch den Kopf und wuchs zu einer großen, maniakalischen Idee aus. Isa, er sah sie an, als würde er sich in den Grund ihrer Seele hineinbohren. Isa, wiederholte er, ich habe dir etwas zu sagen. Sie fuhr erschreckt auf. Kannst du mir alles, alles verzeihen, was ich Böses getan habe? Das Geständnis drängte sich mit unwiderstehlicher Macht über seine Lippen. Jetzt könnte er es nicht mehr zurückhalten. Er fasste ihre Hände. Alles, alles? Ja, alles, alles. Und wenn ich das eine wirklich getan hätte? Was? Sie wich entsetzt zurück. Dies mit einem fremden Weib? Sie starrte ihn an. Dann schrie sie mit einer unnatürlichen Stimme auf. Quäl mich nicht! Falk kam augenblicklich zur Besinnung. Er fühlte Schweiß über seinem ganzen Körper rinnen. Sie sprang auf ihn zu und stammelte zitternd. Was? Was? Er lächelte eigentümlich mit einer überlegenen Ruhe. Im selben Nu bemerkte Isa, dass er leichenblass wurde und dass sein Gesicht zuckte. Du bist krank. Ja, ich bin krank. Ich habe meine Kräfte überschätzt. Er sank im Sofa zusammen und mit einem wilden Wirbelstrom fuhren die Erlebnisse der letzten Tage durch den Kopf. Er sah Grodzki. Man muss es mit Willen tun können. 12. Kapitel. Jetzt musst du zu Geißler gehen und mit ihm alles ordnen. Dann können wir übermorgen fahren. Falk stand nachdenklich eine Weile. Ja, ja, wir werden gleich fahren. Er lächelte zerstreut. Du hast ihn doch sehr lieb, fragte er plötzlich. Wen? Nun, Geißler natürlich. Wenn mir ein Unglück zustoßen sollte, könntest du ihn heiraten, nicht wahr? Er sah sie lächelnd an. Stirb erst, dann werden wir zusehen, scherzte Isa. Nun dann, auf Wiedersehen. Aber komm nicht wieder zu spät. Ich habe jetzt solche Angst um dich. Denk an mich. Ich werde verrückt vor Unruhe, wenn du heute wieder lange ausbleibst. Nein, nein, ich komme bald. Er trat auf die Straße. Es war gerade Feierabend. Die Arbeiter strömten in großen Scharen aus den Fabriken. Ängstlich bog er in eine Seitengasse. Es war überhaupt sonderbar, was ihm jetzt alles zur Angst wurde. Sein Herz war in fortwährender Fiebertätigkeit. Hörte er ein Geräusch an der Tür, so zuckte er zusammen und konnte sich lange nicht beruhigen. Er hörte den kleinen Janek schreien und fuhr in höchster Angst auf. Er konnte sich lange nicht besinnen, dass er einen Sohn hatte. Nein, nun hatte er sogar zwei, den kleinen Janek und den kleinen Erik. Zwei süße, wunderbare Kinder. Oh, dieses prachtvolle Vateridyll! Wenn es nur nicht so unendlich komisch wäre. Er ging nachdenklich die leere Straße entlang. Die Vorgänge der letzten Tage schwirrten ihm durch den Kopf und verschwammen zu einem Gefühl von einer unsäglichen Traurigkeit. Es war ihm, als müsste er ersticken. Er atmete tief und schwer. Was würde es auch nützen, wenn er fliehen würde? Nicht reisen, nur fliehen, fliehen, damit seine Lügen nicht entdeckt würden. Er konnte nicht mehr mit all den ekelhaften Lügen leben. Jetzt konnte er auch nicht mehr Isa ruhig in die Augen sehen. Ihr Vertrauen, ihr Glauben quälte ihn, demütigte ihn. Er fühlte Ekel vor sich selbst, qualvolle Scham, dass er sich am liebsten hätte anspucken mögen. Sonderbares Weib, diese Isa. Ihr Glauben hat sie hypnotisiert. Sie geht wie eine Somnambule. Sie sieht nichts, sie ahnt kaum, dass er leidet. Das Erwachen wird grässlich sein. Es geht ja nicht weiter. Ihr Glaube wird jetzt doch früher oder später gebrochen werden. Ich bin also ein doppelter Verbrecher. Ich habe die Ehe gebrochen und ihre Bedingungen, den Glauben gebrochen. Eigentlich bin ich nur ein Verbrecher an mir selbst, denn ich habe die Wurzeln meines Daseins zerschnitten. Ich kann doch nicht ohne Isa leben. Wie ich auch denke und überlege, es geht nicht. Und weil ich bin, weil ich also Gott bin, denn Gott ist jeder, der alles um sich zu seiner Sache macht. Und alles um mich ist meine Sache. So habe ich mich gegen Gott verbrochen. Also ein Sakrileg begangen. Er sprach es halblaut mit tiefem Nachdenken vor sich hin, merkte es plötzlich und stutzte. Sein Ernst konnte das nicht sein. Er kannte ja kein Verbrechen. Nein, was er auch über seine Heldentaten denken mochte, der Begriff des Verbrechens ließ sich nicht herauskonstruieren. Das Verbrechen postuliert einen Gemütszustand, der eben keine Gemütlichkeit ist. Gemütlichkeit. Ich wollte eigentlich sagen, Herzlosigkeit. Nun, weiß der Teufel, alles andere bin ich eher als herzlos. Ich habe ja mehr Mitleid in mir als unsere ganze Zeit zusammengenommen. Also bin ich kein Verbrecher. Er verlor sich in den subtilsten Untersuchungen. Aber vielleicht ist jetzt ein Gefühlszustand in Bildung, der früher nicht existierte, und für den etwas als Verbrechen gilt, das früher durchaus kein Verbrechen war. Ein Gefühl des Vergehens gegen zivilisatorische Entwicklungen, zum Beispiel gegen Monogamie. Sein Gehirn war aber so ermattet, dass er den Gedanken nicht weiter verfolgen konnte. Es war ja auch gleichgültig. Das Gehirn mit allen seinen Advokatenkniffen war ja doch ganz machtlos gegen das Gefühl. Wozu denn da weiter nachgrübeln? Er bekam plötzlich die sichere, unmittelbare Gewissheit, dass nun alles vergeblich sei, was er auch tue, dass das Furchtbare jetzt sicher, unabwendbar und mit eiserner Notwendigkeit über ihn hereinbrechen werde. Er erschauerte und seine Knie wurden schwach. Er sah sich um, keine Bank in der Nähe. Mühsam und verzweifelt schleppte er sich weiter. Sein Gehirn wurde nun ganz zerstreut. Er vermochte es nicht mehr zu konzentrieren. Dafür sah er mit unheimlicher Deutlichkeit die geringsten Details. So sah er, dass an einem Schilde ein Buchstabe schief hing, dass an einem Gitter die Stange nach auswärts verbogen war, dass ein Vorübergehender den charakteristischen Gang eines Menschen hatte, dessen Stiefel schlecht passen. Sein Gehirn erschöpfte sich in diesen Kleinigkeiten. Plötzlich schrie er leise auf. Der Gedanke, den er schon den ganzen Tag in der untersten Tiefe arbeiten hörte und den er so mühsam zu ersticken suchte, brach auf. Er musste Grodzki folgen. Er hatte den Selbstmord so oft theoretisch überlegt, aber diesmal war es wie eine ungeheure Zwangssuggestion. Er fühlte, dass er ihr nicht widerstehen könne. Es kam nicht von außen, nein, es kam von dem Unbekannten heraus. Ein herrischer, jeden Widerspruch erstickender Wille. Er zitterte, taumelte, blieb stehen und stützte sich an einem Haus. Er müsse es tun, ganz so, wie Grodzki es getan hat. Den Gehirnwillen darauf interessieren, ihn zwingen, dem Instinktwillen zu gehorchen. Auf einmal empfand er eine eigentümliche taube Ruhe. Er zwang sich zu denken, aber er konnte nicht. Er ging immer weiter gedankenlos, versunken in dieser tauben, inneren Totenstille. Er stolperte und wäre beinahe gefallen. Das rüttelte ihn auf. Nein, es war nicht schwer. Was sollte er sich noch länger quälen? Er dachte nach, was nicht Qual wäre, aber er konnte nichts finden. Dann dachte er nach, was nicht Lüge wäre, aber es gab nichts, was es nicht wäre, höchstens eine Tatsache. Aber was ist eine Tatsache, sagte Pilatus und wusch sich die Hände. Nein, Pilatus sagte, was ist Wahrheit? Und dann hat er sich die Hände gewaschen. Er fing an zu faseln. Aber als er vor das Haus kam, in dem der Geißler wohnen musste, wurde er so unruhig. Er hatte das Haus ganz vergessen. Aber hier musste er doch wohnen. Er las alle Schilder, darunter ganz besonders aufmerksam Walter Geißler, Rechtsanwalt und Notar. Aber er konnte sich nicht orientieren. Er ging in den Flur hinein, trat wieder auf die Straße, las wieder die Schilder, kam zur Besinnung und wurde halb bewusstlos vor Angst. Sollte er verrückt werden? Das war doch eine augenblickliche Sinnesverwirrung. Oh Gott, nur das nicht. Er fasste sich mühsam. Eine krankhafte Scheu, nur niemandem zu zeigen, was in ihm vorgehe, begann ihn zu beherrschen. Er richtete die größte Aufmerksamkeit auf sein Gesicht, schnitt die sonderbarsten Grimassen, um den Ausdruck der gleichgültigen Alltäglichkeit herauszufinden, fühlte sich endlich befriedigt und ging hinauf. Einen Augenblick! Geißler schrieb, als gelte es sein Leben. Endlich sprang er auf. Ich habe nämlich wahnsinnig viel zu tun. Ich will nun meine Advokatur endgültig an den Nagel hängen und mich ganz und gar der Literatur widmen. Das ist doch eine charmante Beschäftigung und ich arbeite jetzt bis zur Bewusstlosigkeit. Aber vorher wirst du doch meine Affären ordnen. Geißler lachte herzlich auf. Da ist ja nichts mehr zu ordnen. Du hast auch nicht einen Schimmer von deinen Verhältnissen. Dein ganzes Vermögen ist noch allerhöchstens 3000 Mark. Nun gut, dann werde ich morgen zu dir kommen. Du wirst mir das Geld morgen geben können, nicht wahr? Ich werde zusehen. Falk dachte plötzlich nach. Du brauchst mir eigentlich nur 500 zu geben. Den Rest wirst du monatlich in 100 Markraten an diese Adresse schicken. Er schrieb Janinas Adresse auf. Wer ist das? Fragte Geißler. Oh, ein unschuldiges Opfer einer Schurkerei. So, so, du willst wohl nun in die Wüste gehen und fasten? Vielleicht. Falk lächelte. Er besann sich plötzlich auf seine Rolle und fing mit übertriebener Herzlichkeit zu lachen an. Denk dir nur, ich habe sehr eifrig nach dir gefragt. Wo denn? In einem wildfremden Hause. Ich wollte einen Spitzel irreführen und so fragte ich auf der zweiten Etage sehr laut und mit großer Emphase nach dir. Aber das ist ja gar nicht interessant. Na, erzähl doch. Nein, nein, das ist entsetzlich langweilig. Falk begann in ein stumpfes Grübeln zurück zu versinken. Geißler sah ihn verwundert an. Fehlt dir was? Eigentlich nichts. Ich habe nur einen schweren Fieberanfall überstanden. Ja, Donner, Wetter, Geißler knackte plötzlich mit den Fingern. Was sagst du zu Grodzki? Grodzki? Ein heftiger Schreck fuhr Falk durch die Glieder. Nun ja, er hat sich doch erschossen. Erschossen? Fragte Falk mechanisch. Das ist ja ein phänomenales Stadtgespräch. Er hat die Frau von einem Maler entführt, ist plötzlich zurückgekommen und hat sich erschossen. Die Frau von einem Maler? Ja, der arme Kerl ist verrückt geworden. Aber dieser Grodzki, man sagt, dass er sich aus Furcht erschossen hätte. Aus Furcht? Falk kam in eine unbeschreibliche Verwirrung. Aus Furcht? Man sagte, dass er kurz vor einem Monstre-Prozess stand. So eine Art von einem sensationellen Fall Wild. Falk lachte auf. Also deswegen erschießen sich die Menschen. Und ich glaubte, dass ihr Wille so stark sei, um über das Leben gebieten zu können. Man sagt es nur so, vielleicht ist es nur eine Klatschgeschichte. Ich glaube nicht daran. War doch ein phänomenal begabter Mensch. Nun, du kennst ihn doch wohl am besten. Man erwähnt übrigens jetzt oft deinen Namen. Meinen? Ja, man will dich mit Grodzki in Verbindung bringen. Falk wurde zerstreut. Will man das? Sonderbar. Geißler sah Falk aufmerksam an. Die Krankheit hat dich doch sehr ramponiert, was? Du musst dich schonen. Aber wie geht es Isa? Falk schrak auf. Du hast sie sehr geliebt, nicht wahr? Bis zur Gemütsblödigkeit. Und so ging es vorüber? Na, so ganz vorüber ist es nicht. Nicht? Falk empfand eine wilde Freude. Du scheinst dich darüber zu freuen? Ich ordne die Affären, sagte Falk in einer plötzlichen, übermütigen Laune. Was meinst du? Nun, wenn mir ein Unglück zustoßen sollte, sprich doch keinen Irrsinn. Bist krank, solltest zu Bett bleiben. Ja, du hast recht. Er stand auf. Du kommst doch bald zu uns, sagte er zerstreut. Ja, natürlich. Als Falk in den Flur trat, erinnerte er sich plötzlich, dass er mit Geißler über die Reise sprechen sollte. Aber er wusste nun plötzlich ganz sicher, dass er nicht reisen werde. Als er auf die Straße kam, fing er an, über Abschiedsvisiten zu denken. Wenn man verreisen soll, muss man doch Abschiedsvisiten machen, dachte er tiefsinnig. Der Gedanke an die Reise bemächtigte sich wieder seines Gehirnes. Er wollte aber nicht weiter darüber nachdenken. Er fühlte plötzlich, dass er aus dieser Tatsache eine Unmenge Folgerungen ziehen müsste. Also zum Beispiel wieder zu Geißler hinaufgehen und dergleichen Dinge mehr, die unfehlbar seine ganze Kraft zerstören müssten. Er wollte jetzt frei sein von allen Gedanken. Und jetzt zu Olga. Der letzte Gedanke erregte ihn wieder. Woher plötzlich der Entschluss? So ohne jegliche Vorbereitung, ohne jedes Nachdenken. Ein Wunder, ein großes Wunder. Folglich ist der Wille ein Phänomen. Nein, mein Du ist ein Phänomen. Dann wunderte er sich, dass sich in seine Gedanken plötzlich die Vorstellung eines chinesischen Theaters eingemischt hatte. Ein Aktor steht auf der Bühne, macht eine Fußbewegung und sagt zum Publikum, jetzt reite ich. Sein Gehirn kam wieder in Bewegung. Grodzki tauchte wieder in ihm auf. Das ist doch sehr riskabel, Selbstmord zu begehen. Diese ekelhafte Schnüffelei nach den Gründen. Er kam inzwischen vor Olgas Haus. Das ewig offene Restaurant hatte etwas Irritierendes. Er erinnerte sich, dass ihn schon als Knaben die ewige Lampe in der Kirche irritierte. Lächerlich, dass sie nie ausgehen durfte. Ist etwa Olga die heilige Vestalin, die das ewige Feuer in der Kneipe zu hüten hat? Nun, Falk, du wirst ein wenig abgeschmackt und banal. Er trat auf die Treppe, zog seine Handschuhe an und drückte die Krawatte zurecht. Er klopfte. In Olgas Zimmer saß Kunitzki in Hemdsärmeln auf dem Sofa. Der Rock lag über eine Stuhllehne. Er hat den Russen im Duell erschossen, flog es wie ein Blitz durch Falks Gehirn. Gleichzeitig erinnerte er sich, was man über Grodzkis Tod sagte. Und in dem nächsten Sekundentausendstel schoss ihm ein Entschluss auf. Sie sind wieder heiß, lieber Kunitzki. Wie gewöhnlich, wie gewöhnlich. Falk lachte mit boshafter Freundlichkeit. Kunitzki sah ihn finster an. Nun, lieber Kunitzki, Sie sehen ja aus, als wollten Sie in den nächsten 2 Tagen die soziale Harmonie einführen. Falk lachte noch freundlicher und drückte Olga beide Hände. Er sah sie strahlend an. Sieh, wie du schön aussiehst. Fasel nicht, ich habe hier mit Kunicki sehr unangenehme Sachen. Er ist wütend, dass wir Czerski auf Agitation geschickt haben. Vielleicht wollte Herr Kunicki reisen. Falk sah ihn an mit verbindlichstem Lächeln. Das ist ja ein edler Wettstreit. Kunicki warf Falk einen wütenden, feindseligen Blick zu und sagte aufgeregt, Ihre lächerlichen Sticheleien gehen mich nichts an, aber es handelt sich hier um die Sache. Sie wissen ebenso gut wie ich, dass Czerski ein Anarchist ist. Kein Mensch weiß es besser wie ich. Ich habe sehr lange und breit mit ihm darüber gesprochen. Umso schlimmer für Sie. Sie können mir nicht übel nehmen, wenn ich dem Komitee die Augen öffne über Sie. Ich kümmere mich den Teufel um Ihr Komitee, brauste Falk auf. Er fiel ganz aus seiner Rolle. Ich mache, was ich will. Aber wir erlauben Ihnen das nicht, schrie Kunicki wütend. Sie zerstören durch Czerski unsere ganze dreijährige Arbeit. Sie gehen nur darauf aus, unsere Arbeit zu zerstören. Ihre Arbeit, Ihre Arbeit. Falk lachte höhnisch. Haben Sie denn ganz vergessen, was Sie mit Ihrer Arbeit ausgerichtet haben? Vor anderthalb Jahren haben Sie mir einen schönen Plan entwickelt, aus dem zur Evidenz zu ersehen war, dass Sie innerhalb 2 Monaten alle Schwierigkeiten, die einem Generalstreik der Bergwerkarbeiter im Wege ständen, beseitigen würden. Ich gab das Geld dazu, obwohl ich an Ihre Träumereien natürlich nicht glaubte. Aber Sie interessierten mich damals. Ich brauchte einen Menschen, der mich überzeugen könnte, dass gewaltige Massensuggestionen tatsächlich noch möglich sind. Sie sollten mir das mikroskopische Kunststück einer neuen Kreuzfahrt vorzeigen. Nur mit einer veränderten Devise. Lest mal Leveux. Interessant genug war es ja zu sehen, ob die Menschen sich noch hinreißen lassen. Ich glaubte, dass sie vielleicht dazu imstande wären. Aber nach einer Woche kamen sie unverrichteter Sache zurück. Ich glaube sogar mit bedenklichen Körperverletzungen. Sie lügen, schrie Kunicki wütend auf, beherrschte sich aber sofort. Sie wollen mich lächerlich machen. Das können Sie, wenn es Ihnen Vergnügen macht. Ich verzeihe Ihnen gerne Ihre kindische und bei Ihnen doppelt komische, aristokratisch-ästhetische, nietzscheanische Sehnsucht nach Macht und Größe. Kunicki wirkte sich am absichtlich beleidigenden Hohngelächter. Ja, bitte, wenn es Ihnen nur Vergnügen macht. Falk sah ihn boshaft an. Nein, lieber Kunicki, ich wollte Sie nicht beleidigen. Und ich will es umso weniger, als ich sehe, wie stark die unglückliche, um nicht zu sagen komische Rolle, die Sie gespielt haben, an Ihnen wirkt. Sie irren sich, sagte Kunicki. Falk labte sich an der Mühe. Die Kunicki hatte sich zu beherrschen. Ich verstehe Ihre Absicht nicht, aber wenn Sie glauben, dass ein Mensch wie Sie mich beleidigen kann. Falk lachte lange und sehr herzlich. Ich verstehe sehr gut, dass ich einen Menschen wie Sie nicht beleidigen kann. Das war nur ein wenig phrasenhaft ausgedrückt im Verhältnis zu der Mühe, die Sie haben, um sich nicht beleidigt zu fühlen. Aber kommen wir auf Czerski zurück. Ja, sehen Sie, ich glaube nicht an das sozialdemokratische Heil. Ich glaube auch nicht, dass eine Partei, die Geld im Überfluss hat, eine Partei, die Kranken- und Versorgungskassen gründet, etwas ausrichten kann. Ich glaube auch nicht, dass eine Partei, die an eine behäbige Vernunftslösung der sozialen Frage denkt, überhaupt ernsthaft in Betracht kommen kann. Ebenso wenig wie der Salon-Anarchist, Herr John Henry Mackay. Sie predigen alle einen friedlichen Umsturz, ein Auslösen des gebrochenen Rades durch ein neues, während der Wagen sich in Bewegung befindet. Ihr ganzer Dogmenaufbau ist ganz idiotisch, gerade weil er so logisch ist, denn er gründet sich auf die Allmacht der Vernunft. Aber bis jetzt ist alles durch die Unvernunft entstanden, durch Blödsinn, durch zwecklosen Zufall. Und Sie schicken Czerski, damit er den Blödsinn mache, höhnte Kunicki. Ich hoffe von der ganzen Seele, dass er etwas furchtbar Blödsinniges macht. Ich hoffe es bestimmt, und zwar in der Überzeugung, dass die paar Revolutionäre, die gehängt, erschossen oder hingerichtet wurden, 1000-mal tiefer in das Bewusstsein der unzufriedenen Volksmassen eingedrungen sind, als Ihre Partei mit dem theoretischen Marx Lasalle im Wassersüppchen jemals zu dringen vermag. Kunicki lachte höhnisch und versuchte recht spitz zu sein. Wissen Sie, Herr Falk, nach alledem, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, könnte man sich ganz eigentümliche Gedanken von Ihnen machen. Gerade so, wie ich Sie jetzt sprechen höre, habe ich einen Lockspitzel in Zürich reden gehört. Nun ist der Augenblick da, dachte Falk. Glauben Sie, dass ich ein Lockspitzel bin? Kunicki lächelte noch boshafter. Ich betone ja nur die allerdings sehr seltsame Ähnlichkeit Ihrer Rede. In demselben Momente beugte sich Falk weit über den Tisch und schlug Kunicki mit ganzer Kraft eine Ohrfeige. Kunicki sprang auf und stürzte sich auf Falk. Aber Falk bekam seine beiden Arme zu fassen und umklammerte sie so fest, dass Kunicki trotz der wütendsten Anstrengungen sich nicht losreißen konnte. Falk wurde sehr ärgerlich. »Wir werden uns doch hier nicht prügeln. Ich stehe Ihnen, wenn Sie Satisfaktion haben wollen, ganz und gar zur Verfügung. Übrigens bin ich stärker wie Sie. Sie riskieren also sehr fatale Prügel.« Er ließ ihn los und stieß ihn zurück. Kunicki sah totenblass aus. Auf seinen Lippen trat Schaum. Dann zog er seinen Rock an und ging ohne ein Wort taumelnd aus dem Zimmer. Falk setzte sich hin. Olga blieb am Fenster stehen und starrte ihn an. Falk verkroch sich wieder in sein Grübeln. Dies Schweigen dauerte wohl eine halbe Stunde. Plötzlich stand er auf. »Er schickt mir doch sicher eine Forderung.« Es war wie ein stiller Triumph in seinen Worten. »Du wolltest es haben. Du hast ihn provoziert. Du hast ihn dazu gezwungen. Und jetzt triumphierst du darüber. Du findest, dass dies leichter ist wie Selbstmord.« Sie lachte nervös und streckte die Hand aus. »Du hast also keine Kraft mehr. Du willst es doch. Und du sagtest, dass du meine Liebe liebst. Und ich glaubte, dass du es um meiner Liebe willen nicht tun würdest. Du hast gelogen. Du liebst niemanden.« »Ich liebe dich«, sagte Falk mechanisch. »Nein, nein, du liebst niemanden. Deinen Schmerz liebst du, deine kalte, grausame Neugierde liebst du, aber nicht mich.« Sie kam in immer größere Aufregung, ihre Lippen bebten und die Augen wurden unnatürlich weit. »Ich liebe dich«, wiederholte Falk tonlos. Lüg nicht mehr. Du hast mich niemals geliebt. Was bin ich dir? Hättest du um meinetwillen leben können? Du sagtest, bleib bei mir. Ich habe deine Liebe nötig. Aber hast du einen Augenblick daran gedacht, dass ich nur um deinetwillen lebe? Du hast genug Liebe um dich. Aber wen habe ich? Was habe ich außer deiner kalten, grausamen Neugierde, die dich an mich fesselte? Dachtest du jetzt an mich?« »Ich denke immer an dich«, sagte Falk traurig. Sie wollte etwas sagen, aber ihre Stimme brach, ihr Gesicht erstarrte und wieder sah Falk die Tränen über das stumme Gesicht laufen. Sie drehte sich schnell nach dem Fenster um. Aber im nächsten Momente kam sie auf ihn zu und fasste ihn mit verzweifelter Leidenschaft an den Armen. »Willst du sterben?« Er sah sie an, als hätte er sie nicht verstanden. »Willst du sterben?« wiederholte sie in Raserei. »Ja.« »Ja«, schrie sie auf. »Ja.« Sie ließ die Arme sinken. »Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht, wie ich dich geliebt habe. Warum gibst du mir nicht einen Schilling, wo du Millionen bekommst? Bist du so arm? Bist du wirklich so arm?« Sie trat zurück und sah ihn mit qualvoller Verzweiflung an. Aber in diesem Moment stürzte Falk auf seine Knie, fasste ihr Kleid und küsste es mit langer Inbrunst. Sie sank an ihm nieder. Sie fasste seinen Kopf, sie küsste ihn auf seine Augen, auf sein Haar, auf seinen Mund. Sie konnte sich nicht sättigen an dem Kopf, den sie so unsagbar mit all der Qual, mit all der schmerzlichen Entsagung liebte. Plötzlich fuhr sie jäh auf und taumelte zurück. »Du liebst mich nicht!« Ihre Stimme war müde und gebrochen. Falk antwortete nicht. Er setzte sich hin, stützte den Kopf in beide Hände und litt. So hatte er nie gelitten. Die Impotenz seiner Seele hatte ihn nun ganz gebrochen. Es gab wirklich keinen Ausweg mehr. Nun wurde seine Seele stumpf. Nur hin und wieder blitzte irgendein gleichgültiger Gedanke auf. Olga setzte sich auf ihr Bett und sah ihn unverwandt an. Er erhob plötzlich die Augen zu ihr. Sie starrten sich eine Ewigkeit an. Er lächelte irre und senkte die Augen nieder. Plötzlich sagte er, wie zu sich selbst, »Ich habe ihn geohrfeigt, weil er nur eine Laus ist.« »Du bist krank, Falk. Jetzt erst sehe ich, dass sein Kopf krank ist.« Sie sah ihn mit wachsendem Erstaunen an. »Du warst immer krank. Du bist nicht normal.« »Nicht normal?« fragte er. »Nicht normal? Du hast wohl recht. Ich habe mich oft gefragt, ob ich doch nicht am Ende irrsinnig bin. Aber mein Irrsinn ist anders wie bei den anderen Menschen. Ja, mein Kopf ist krank. Der Ekel tötet mich.« Er saß mit tief gesenktem Kopf und sprach sehr leise. »Der Ekel vor mir, der Ekel vor Menschen frisst an mir wie Gangrän. Ich hätte vielleicht etwas machen können, aber die sinnlosen Ausschweifungen haben meinen Willen zerfressen. Ich ging und zerstörte und litt. Oh, wie ich furchtbar gelitten habe. aber ich musste es tun, halb aus einem dämonischen, unverständlichen Drang. Die Menschen unterlagen meinen Suggestionen. Doch was soll ich davon reden? Ich habe genug geschwatzt. Am Ende ist es nur meine Eitelkeit, die so spricht. Es freut mich eigentlich, dass ich diese Macht hatte. Ich bereue ja auch nichts. Vielleicht würde ich von neuem anfangen, wenn ich von irgendwoher frische Kräfte bekäme. Er stand auf. Jetzt werde ich gehen. Du tatest mir Unrecht. Ich habe dich sehr geliebt. Er beugte sich über ihre Hand und küsste sie. Die Hand zitterte heftig. An der Tür blieb er stehen. Wenn es schlecht geht, verstehst du, Kunitzki ist ein berühmter Schütze. Ja, willst du dann ab und zu bei Janina nachsehen? Sie war so gut zu mir. Es ist schändlich, dass ich so tief in ihr Leben eingreifen musste. Er sah sie an und lächelte sonderbar. Willst du das? Sie nickte mit dem Kopf. Nun leb wohl, Olga, und, ja, wer weiß, wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Sie starrte ihn sprachlos an und winkte dann heftig mit der Hand. Ja, ich gehe. Ende von Abschnitt 19.